Den Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Minjung Uisori zufolge hielten die Bewohner des Kreises Songju Bezirk Nordgyeongsang Südkorea am 4. August vor dem Kreisamt eine Kerzenkundgebung gegen die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD ab.